keep asking where to go next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Ist bereits down gegangen, aber der Rest passt perfekt, auch der Sound jetzt für diesen Abend. Ihr seid live mit dabei auf der Perucaville Mainstage 2024. Der DJ ist Robin Schulz und der 1 Live Sektor ist mit dabei. Entweder wie ihr mit dem Radio oder direkt vor der Stage. Ist auch gut, ne? Hi, ich bin Lena, ich bin beim Set von Robin Schulz und die Stimmung ist mega, die Leute haben richtig viel Spaß, mega geil. Jetzt live vom Perucaville. Robin Schulz. 1:1 live. Jimmy lives in July. She knows exactly how to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cool better fix and she don't compromise. She's something mystical that color colored lines. So far from typical. Take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised. Drifting higher than the ceiling. Oh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? So sugar, sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? It's so fun. Upside down, upside down, upside down. Ihr seid beim Privatrave von Robin Schulz. Es stehen nur ein paar tausend Leute davor. Auf der Perukaville Mainstage 2024 und in 1 Live. 1 Live. Perukaville 2024. Genau hier sind wir unterwegs und im Festivalstudio auf dem Perukaville Boulevard sind jetzt Proud Members of Kumpelmusik. Hier sind Sonos Klick, die ins Studio reingerauscht sind. Herzlich willkommen. Hallöchen. Ja, moin. Ihr kommt aus Aachen und treiben euch in den Wahnsinn. Und habt ein Bauchnabelpiercing seit diesem Jahr. Genau. Das ist euer Song. Ich habe den sehr oft gespielt, ne, muss ich sagen. Nicht nur im Radio, auch auf meinen Festival-Sets, muss ich sagen. Vielen Dank für die gute Stimmung, die damit verbunden ist. Vielen Dank an dich. Ja, natürlich. Ja. Erzählt mir von eurem wilden Festival-Sommer. Ich glaube, ist das nur mein Gefühl oder hat der Song nochmal einiges bewegt für euch als Untergrund-Hip-Hop-Act, wie ich ja von der NRW-Pop-Förderung gelesen habe? Ja, auf jeden Fall. Es hat vieles geändert. Wir sind jetzt fast jedes Wochenende unterwegs auf Festivals und Club-Shows. Und es macht sehr viel Spaß. Es werden mehr Leute. Ist ja auch geil. Mehr Bauchnabel-Piercings auch. Kriegt ihr da Einblicke? Ja. Auf jeden Fall sind viele Leute zu uns gekommen und meinten, wir haben ein Bauchnabel-Piercing gegen euch gemacht. Ja. Ist Aachen stolz auf euch? Natürlich, ich hoffe. Was habt ihr für Connections in Aachen musikalisch? Mit wem hängt ihr da noch so ab und so? Sind das von früher Sachen, so entstehen da neue Sachen? Also es gibt ein paar Young Guns, die da sind. Leo Kaminski, Kalashnikova. Das sind so Untergrundartists. Also jetzt supportet ihr, ne? Ihr wurdet lange Zeit supportet, jetzt kommt ihr in die Situation, dass ihr in den Mainstream supportet. Und, natürlich. Ja, und ihr dürft wilde Sachen machen. Wild, wie der Name schon sagt, insbesondere heute Abend. Erklärt uns bitte kurz euren Samstagabend bei Perukaville. Auf eurer Stage ist nämlich Wildes los. Also, wir kommen gleich darüber. Und wie wir eben schon gesehen haben, sind die Wildecker Herzbuben da. Die wurden eben auf die Bühne begleitet und haben Trompete gespielt und Herzkonfetti geknallt und es war auf jeden Fall sehr krass. Danach spielen noch Tiefbasskommando, auch Freunde von uns aus Berlin. Dann ziehen wir durch. Ja, wird geil. Ja, wie sieht's jetzt aus mit Wildecker Herzbuben-Kollabo? Also ich meine, Herzdelein müsste man im Fresh Up 2024 bekommen, wenn ihr mich fragt. Ja, wir haben auch schon drüber nachgedacht. Vielleicht sprechen wir die Jungs gleich mal an. Und tatsächlich, ich glaube, die sagen safe, ja. Die haben so Jokes gerissen. It's a match. Ist interessant, ne, dass so Leute, auch Heino ist ja auch hier dieses Wochenende. Ah ja, echt? Ja. Olaf der Flipper war ja auch die letzten Jahre immer hier Stammgast, dass die das auch nochmal richtig feiern. So ein Festival ist ja, das haben die früher halt wahrscheinlich so nie erlebt, ne, kann man sich vorstellen. Ja. Könnt ihr in 20 Jahren nochmal erzählen, wie das hier war, wie ihr heute Abend aufgetreten seid? Ja. Reißt die Bude ab. Vielleicht können wir uns erinnern. Ja, so, dann liegt's jetzt an euch. Soll ich jetzt als nächstes Herzilein oder den Song Bauchnabel-Piercing von Sonos Klick spielen? Ihr entscheidet. Habt ihr schon was gesagt oder was macht ihr jetzt? Natürlich Bauchnabel-Piercing. Ja, okay. Aber schön, dass ihr es nochmal a cappella kurz eingerockt habt. So. Das nehmen wir schon mal als Sample für die nächste Produktion. Sonos Klick, nein, Zeit. Ihr kriegt jetzt einen monströsen Applaus von 60.000 Leuten vor dem 1 Live Studio bei Perukaville. Leute im Radio, wir hören euch. So, und das ist der Song, um den es hier eigentlich geht. Sie trägt ein Bauchnabel-Piercing, lange blonde Haare, sie und ihre Mädels fashion heute. Sie trägt ein Bauchnabel-Piercing, lange blonde Haare, sie und ihre Mädels fashion heute deine Paarin. Sie kommt aus Aachen und treibt dich in den Wahnsinn. Sie will mehr von mir, sie will ein ganz normalen Martin. Air Max Classic, weißer Trainingsanzug, in meinen Ohren blinkt. Schnelle Drogen, ich mach alles für die Crew, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Sie trägt ein Bauchnabel-Piercing, lange blonde Haare, sie und ihre Mädels fashion heute deine Paarin. Sie kommt aus Aachen und treibt dich in den Wahnsinn, sie will mehr von mir, sie will ein ganz normaler Martin. Ich bin ein einfacher Mensch, der nicht zu viel nachdenkt, Alkohol im Getränk, das fördert mein Talent, folgt einem einfachen Plan, Kopf durch die Wand wie Zidane, sie nennen mich John Cooper. Was wir heute machen, Haram. Jesus Christus, Mix Vodka mit Kalypso. Ich bin kein Ritter, doch ich geb mir einen hinter die Rüstung. Meine Madame ruft dann doch bei mir, ist besetzt. Ich will heute kein GV, ich will WA-Doppel-S. Sie trägt ein Bauchnabelpiercing, lange blonde Haare. Sie und ihre Mädels sprechen heute deine Barin. Sie kommt aus Aachen und treibt dich in den Wahnsinn. Sie will mehr von mir, sie will ein ganz normalen Nachtsinn. Bauchnabelpiercing, lange blonde Haare. Sie und ihre Mädels sprechen heute deine Barin. Sie kommt aus Aachen und treibt dich in den Wahnsinn. Sie will mehr von mir, sie will ein ganz normalen Nachtsinn. Sie trägt ein Bauchnabelpiercing. Paruka Will trägt ab diesem Wochenende Bauchnabel-Piercing. Heute Abend auf der Brainwash-Stage, die krasseste Stage auf dem ganzen Festival. Und wenn die Jungs nicht, also Sonas kriegt heute Abend das Ding nicht abreißen, zusammen mit den Wildiger Herzbuben, würde ich morgen Abend da um 8 Uhr nochmal eine Runde paar Tracks spielen. Zum Beispiel Bauchnabel-Piercing. Aber jetzt, nächstes Set, gestern Abend mitgeschnitten auf Bill's Factory. Hier kommt Martin Horger. Martin's in the house. Jetzt live. Vom Paruka Will. Martin Horger. 1-1 live. Put those hands up in the air. Put them up! We'll be right back.

weil ich brauche eure ganze Energie. Wo seid ihr? Take a lift on the wine, imagine on the way. I'm gonna take a shot, I'm gonna take a risk. Vegas doors and rings. Half a cake on the way, Take a flight, you wanna take a lift. Pull them while you mad, he's on the way, Might take it a shot, I might take it a risk. It don't matter, baby, I'm straight, Feel like I'm in Prince's house, but we'll be on the wall, Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby, got stripper tits in my face. Factory, Perukaville 2024. Gestern gehostet von 1 Live, gespielt von Martin Horger. Ihr seid im Radio mit dabei. Julius ist vor der Stage mit dabei. Hallo Sektor, ich bin Julius und das ist das Set von Martin Horger und der Mann ist einfach der Hammer. Er spielt so geile Musik und hat so einen eigenen Stil. Ich liebe es. Vom Perukaville, Martin Horger. 1 Live. Alle Hände hoch! With the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior von Martin Horger. Perukaville für den Sektor. Wir sind bis 1 Uhr live auf dem Festival. We'll be right back. wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Insomnia, genau, Martin Horger gestern auf Bills Factory mit 1 Live bei Perukaville 2024. Es ist nämlich ein Martin Horger Night Set. Es gibt auch ein Day Set. Weil er hat uns gestern in der Show hier erklärt, ja, man muss da unterscheiden. Es ist auf jeden Fall ein bisschen anders, ja, wenn die Sonne scheint, macht man Musik für Sonnenschein. Ja. Und wenn es Nacht ist, macht man Musik zum Raven. So. Das heißt, es wird schon ein bisschen anders. Also ich lasse mich so ein bisschen überraschen, wie das, wie nachher die Vibes so sind. Jetzt live vom Perukaville. Martin Horger. 1-1 live. Wie sind die Vibes, wenn ihr das im Rest des 1 Live Sektors hört? Das ist der Sound, den wir dieses Wochenende haben. Wir bringen euch das ganze Wochenende über 1 live nach Hause. Ins Auto. Auf Balkonien. Wo auch immer ihr gerade zuhört. Nehmt den Festival-Sound mit. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up. Hier ist Martin Horger in the mix. Es ist exklusiv. I'm gonna make you mine. Perle an. Extra lange Perukaville Special Show. Ihr hört gerade Martin Horger Set von Bills Factory exklusiv in 1 Live zu hören. Annalena war live dabei, gestern Abend war das nämlich. Hey Sektor, ich bin Annalena, ich bin beim Set von Martin Horger und es ist super geil. Woo! Kleiner Tipp: Von heute Abend spiele ich gleich noch Ugel von Desert Valley und dann gehen wir zu Armin van Buuren auf der Mainstage. purpose, the goal which one acts on. A journey of force, hot like the sun and wet like the rain. Rhythmatic movements in unison with others prolong an act of sense. Destruction! No limits or boundaries. Eternity is past. Wrong is right. It's the point of greatest intensity. Jetzt live vom Paruka-Vel, Martin Horger. 1-1 live.